WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben. Freitagnacht, wir melden unsere Stelle. Ihr seid da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live. Talkradio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt, was heute Nacht passieren wird. Der erste Anrufer ist der Ralf und Ralf ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Domian. Hallo, Ralf. Es freut mich, dass ich mit dir reden darf. Danke. Dankeschön. Gebe ich zurück. Deswegen hast du dich gemeldet, Ralf. Ja, ich rufe an. Meine Mutter ist an Krebs erkrankt und im November letzten Jahres verstorben. Und, man konnte ihr soweit nicht mehr helfen. Sie wurde in Münchner Klinikum rechts der Isar eingewiesen und von dort aus, weil sie sehr körperlich sehr schwach war, es haben diverse Organe auch schon versagt, musste sie in die Palliativstation, also es wurde uns auch angeraten, eingeliefert werden. Mhm. Sie war dort eine Woche und ihr Wunsch war es nicht alleine zu sein. Mhm. Es war meine Frau und mein Vater, Tag und Nacht waren wir anwesend. Ja. Mir fiel halt auf, das war in dieser Station nicht so üblich, dass die Anwesenden wirklich permanent rund um die Uhr da sind. Und mir fiel auch auf, das war mein erster Eindruck, dass in dem Riesengang mit den vielen Türen tageweise kleine Stühle oder besser gesagt so Ablagen davor standen mit Kerzen. Meine Frau erklärte mir dann, das wird aufgestellt, wenn ein Mensch verstorben ist. Mhm. Stimmte mich alles sehr nachdenklich. Ich kam Wenn du gestattest, sage ich gleich mal was zwischendurch. Das gehört eigentlich zum kleinen 1x1 einer Palliativstation und zur Grundlehre der Palliativmedizin, dass Angehörige rund um die Uhr bei den Sterbenden oder Schwerkranken sein dürfen. Deswegen wundert mich das, wenn das bei euch dann nicht der Fall war. Wir durften das, ja. Ihr durftet es, aber du hattest den Eindruck, dass das nicht so oft der Fall ist. Dass das bei anderen eben weniger der Fall war. Auch die Pfleger in der Station meinten, sie würden das so in der Art nicht kennen, wie dass wir uns da rund um die Uhr sorgen und einfach bei Mama sein wollen. Eben ihr das Gefühl geben, dass sie nicht alleine ist. Es war auch ihr Wunsch. Was weiterhin so lief, ich habe mich mit der ganzen Thematik, mit dem Sterben und mit dieser Station überhaupt nicht befasst. Es war alles Neuland. Mir fiel halt auf, dass meine Mutter merklich in einem Zustand war, wo sie in einem Koma-ähnlichen Zustand, wo sie zwar geistig da war, aber körperlich, ich hatte das Gefühl, da wird der Mensch auf Null irgendwo runtergefahren. Was heißt das? Ich war erschrocken. Da waren Apparate aufgebaut mit Spritzen, die in gewissen Mengen in Dosierungen abgegeben werden. Und meine Mutter hatte Phasen, in der sie öfters mehr bei Bewusstsein war. Und dann hatte sie sich aufgeregt, hat um Hilfe gebeten. Und dann hat man mir vor Augen diese Medikamentation, also diese Medikamente, die sie beruhigen, eben auch höher dosiert und hochgefahren in meinem Beisein. Mhm. Und ich weiß nicht, woher ich das nahm. Ich habe keine Informationen drüber. Meine Frage war an die Pflegerin, ob sie denn hier aktive Sterbehilfe betreiben. Und ich habe, wie gesagt, mit dem Thema noch nie vorher was zu tun gehabt. Was hat denn die Frau darauf geantwortet? Sie war sehr erschrocken. Das würde sie sich so in der Art nicht sagen lassen. Und sie würde den Oberarzt rufen und der würde mir das alles erklären. Das ist dann auch in der Nacht um 1:30 geschehen. Mhm. Wir sind an dem Tisch versammelt gewesen und dann hat er uns auch ganz sachlich erklärt, sie würden alles tun, was zum Guten ist. Meine Mutter hat sehr über Schmerzen geklagt zuvor und ihr Wunsch war es, schmerzfrei zu sein. Mhm. Und diesen Wunsch würden sie auch nachkommen, weil das mein Vater auch so geäußert hat. Aber das wollte meine Frau. Das ist doch gut. im Grunde genommen gut auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich mit der Thematik nicht umgehen oder ich stelle mir die Frage, ist das so richtig? Der Mensch selbst kann über sich nicht mehr entscheiden ich kann dir sagen, aus meiner Erkenntnis der Palliativmedizin, dass auf keiner Palliativstation in Deutschland aktive Sterbehilfe geleistet wird. Das kann ich als Laie, der nur damit zu tun hat, ehrenamtlich, kann es dir sagen. Es wird keine aktive Sterbehilfe geleistet. Es wird optimale Schmerztherapie angeboten, dass die Schwerkranken und Sterbenden keine Schmerzen haben, soweit das irgend möglich ist. Und dass sie letztendlich in Würde sterben können. Es gibt keine Gerätemedizin. Es gibt keine Wiederbelebungsmaßnahmen, die letztendlich nur zur Verlängerung der Qualen führen, der Patienten. Ja. Ich bin erstaunt, dass du so Irritationen da erlebt hast auf dieser Station. Das waren verschiedene Situationen. Man hat, es hat im Liegen die Funktion des Atmens nachgelassen. Da gibt es so einen Reflex, wo man einfach schluckt. Das funktioniert dann nicht mehr. Da wird der Speichel abgesaugt. Ich habe dann darum gebeten, das wird dann eigentlich nicht in regelmäßigen Abständen gemacht, sondern nur, wenn es notwendig ist. Das entscheiden auch die Pfleger. Und dann, wenn du daneben sitzt und das so direkt mitbekommst, dass dann dieses Röcheln vonstatten geht, dann bittest du doch darum, um zu helfen und sagst dann, es wäre vielleicht angebracht, das wieder abzusaugen. Und in der Situation des Verschluckens und dieses, dass die körperliche Reaktion noch da ist, aber das nicht funktioniert. Und dann, ich hatte das Gefühl von dem Moment, meine Mutter würde ersticken, würde keine Luft mehr bekommen. Hab dann gebeten, dass man das bitte absaugt, hab meine Mutter nach oben gelegt und ich war alleine mit meiner Frau im Zimmer. Sehr aufgebracht gewesen dann in dem Moment und dann ist man reingekommen, hat man uns beruhigt. Und hat dann in diesem Moment diese Medikamente wieder, diese Beruhigungsmittel oder was auch immer. Bist du sicher, dass deine Mutter ein Schluckproblem hatte? Ich weiß es nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, die Geräusche sind vielfältig bei einem sterbenden Menschen. So ist es mir gesagt worden, ja. Ja, und dann ist es natürlich Anliegen der Ärzte und des Personals, den Sterbenden zu beruhigen. Was hättest du dir denn für deine Mutter anderes gewünscht? Im Grunde genommen im Nachhinein, ich hätte mir nichts anderes gewünscht, sondern ich hätte mir schon gewünscht, wie es auch so der Sinn danach ist, dass man den Menschen schmerzfrei irgendwo begleitet. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass deine Mutter starke Schmerzen noch hatte? Sie hatte zuvor sehr starke Schmerzen. In dem Moment hatte ich keinen Eindruck mehr haben können. Ich habe es nicht mehr einschätzen können, weil sie sich eben nicht mitteilte. Sie konnte nicht mehr mit sich selbst mitteilen, weil sie eben in diesem Koma-ähnlichen Zustand war. Den war sie ab dem Zeitpunkt der Einweisung mit Verbindung der Medikamente, die man ihr gegeben hat. Hast du zum ersten Mal so einen Menschen oder überhaupt einen Menschen sterben sehen? Nein. Nein. Weil es kann auch passieren, dass man natürlich, wenn man das noch nicht oft erlebt hat, auch sehr geschockt sein kann von all dem, was man da sieht und hört und vielleicht das etwas in eine Art einordnet, wie man es gar nicht einordnen kann oder sollte. Und die erfahrenen Leute auf den Palliativstationen können das natürlich anders. Ja. Ich will es nicht, ich war ja nicht dabei und ich weiß nicht, ob da Dinge vielleicht falsch gelaufen sind. Ich kann dir nur mal das sagen, was ich weiß, was zur Grundethik einer Palliativstation gehört. Das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Menschen keine Schmerzen haben und dass sie würdevoll. Ich hatte nicht den Eindruck, es sei da was falsch gelaufen. Im Nachhinein im Gegenteil. Ich hatte den Eindruck, man würde sich sehr bemühen. In jeder Art und Weise. Man hat meine Mutter regelmäßig umgebettet, umgedreht und alles nur getan und gemacht, was man tun konnte. Man hat aber merklich eben gemerkt, oder man hat gesehen, dass in dieser Palliativ der körperliche Zustand irgendwo so schrittweise runtergefahren wird. Und da muss man mit klarkommen irgendwo. Ja, man muss auch mit der Tatsache klarkommen, dass für den Menschen nichts mehr getan oder gemacht werden kann. Genau. Er wird nicht untergefahren, sondern man lässt dem Sterben freien Lauf und versucht nicht, das Sterben noch künstlich einen Tag oder zwei Tage aufrecht zu erhalten, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn mehr hat, weil das Leid bedeuten würde. Das ist die Philosophie der Palliativmedizin, dass man dann, wenn es soweit ist, wirklich die Menschen auch dann gehen lässt, ohne aktiv einzugreifen. Ist gut, was du gesagt hast, freien Lauf lassen, nicht runtergefahren, das gibt eine andere Einstellung. Ja. Mhm. Ja. Deine Mutter war sehr schwer erkrankt. Wie lange war sie schon schwer erkrankt gewesen vorher? Also mit der Diagnose waren es 3 Jahre, wo sie gekämpft hat. Sie ist mit 61 gestorben, das war auch sehr früh. Sie wollte nicht gehen, ja. Sie hat da wirklich gekämpft. Wie war es denn dann, als deine Mutter verstorben war? Was habt ihr dann noch da in dem Zimmer und auf der Station gemacht? Es kam eine Schwester und hat mit uns gestochen und hat sich hat uns mitgeteilt, wir wollen uns nun verabschieden. Das war also im Grunde genommen sehr positiv. Sehr positiv. Man hat sich schon bemüht. Ich habe viele Dinge vielleicht auch gar nicht so richtig wahrgenommen, aber ich habe mich gut gefühlt mit dem, was man getan hat und gemacht hat. Wie lange warst du dann noch oder wart ihr dann noch bei der Mutter? Meine Frau hat übernachtet. Meine Mutter ist in der Nacht verstorben. Das war gegen 1:30 so. Die hat dann den Papa reingeholt. Der hatte genächtigt in einem Wohnmobil vor der Palliativstation. Der hat es teilweise nicht ertragen, musste zwischendurch raus. Ich bin dann gekommen. Also meine Frau war bis Mittag bei meiner Mama. Und wir selbst waren noch, ich glaube, 2 Stunden oder so bei ihr. Ralf, das tut mir sehr leid. Ich ahne, was du mitgemacht hast. Deine Mutter ist gestorben, sehr leidvoll gestorben. Sie ist jung gestorben. Und das hält natürlich lange an, die Eindrücke, der Schmerz, die Erschütterung. Ja. Aber ich glaube, so wie du es jetzt schilderst, dass man wahrscheinlich doch das Beste getan hat für deine Mutter und dass doch alles recht gut gelaufen ist. Ich habe nur so kurz am Rande mitbekommen, dass das Palliativ ein Thema von dir selbst und für dich ist. Und meine Frage war eben, wie du das siehst. Und das hat mir vielleicht sehr geholfen, um das bisschen zu ergänzen für mich, um zu verstehen. Ja. Und wie du sagst, das ist ein Weg des Loslassens. Das ist was anderes, wie was ich bisher im Kopf hatte. Da hängt schon was dran. Ich hatte das Gefühl, da wird der Körper runtergefahren. Da wird so schrittweise passiert dann ein Prozess, wo man den Menschen, ich verwende jetzt absichtlich nochmal das Wort aktiv begleitet, ne, wo man was dafür tut. Aber man verlässt sich dann schon ein Stück weit auf die Medizin und auf die Ärzte, die dort das machen tagtäglich. Ja, und scheinbar ist das ein Prozess, und wie du auch gesagt hast, man hat Menschen nicht begleitet. Ja. Oder es war das erste Mal, wo man sowas sieht und mitbekommt. Und vielleicht ist das von dem her so unbegreiflich. Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch. Ja. Lieber Ralf, dann wünsche ich dir alles Gute und wünsche dir Kraft für die Bewältigung deiner Trauer. Vielen Dank, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Jo. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit der Pia. Die Pia ist 25. Guten Morgen, Pia. Hi, Domian, Pia hier. Hallo, Pia. Schön, dass du da bist. Ich bin ein bisschen nervös. Liebe Pia, über was reden wir? Wir reden darüber, ich wollte dir von unserem ersten Zwillingsurlaub erzählen, meiner Schwester Sarah und mir. Wir sind nämlich nach L.A. geflogen, nach Amerika, und wir hören die ganze Zeit Domian, egal wo wir sind, wo wir hinfahren. Und davon wollte ich ein bisschen erzählen, dass es auch Positives gibt. Also du rufst jetzt aus L.A. an? Wir sind gerade auf dem Rückweg von Las Vegas nach L.A., also wir sind mitten im Death Valley. Ich beneide euch sehr. Also ich muss dir auch sagen, es ist super schön. Ich hätte mir Amerika komplett anders vorgestellt. Aber es ist natürlich schon krass, die ganze Wüste Und vor allen Dingen Las Vegas, das hat mich wirklich geschockt. Absolut. Sag mal, das Valley kenne ich nur im Sommer. Das ist natürlich unfassbar, unvorstellbar heiß. Wie heiß ja. ist es jetzt tagsüber? Also es ist super warm. Man schafft es vielleicht 10 Minuten draußen. Immer noch. Und also es ist super heiß. Ich habe mal gelesen, dass hier mal bis zu 60 Grad sogar gemessen wurden. So warm ist es nicht. Also ich würde jetzt mal schätzen, das sind... Ich habe es in Erinnerung, ich meine, damals haben wir so auf das Thermometer geguckt, da waren es knapp über 50 Grad. Das war, also was habe ich noch nie erlebt vorher. Das war unfassbar. Ja, das kann man sich auch nicht vorstellen. Ich meine, sowas würde bei uns in Europa gar nicht sein. Und auch diese Weiten, die finde ich so unglaublich. Ja. Und ich weiß nicht, wenn du warst auch schon mal im Death Valley? Ja, zweimal schon, ja. Ach, cool. Und dann auch wahrscheinlich in Las Vegas. Auch in Las Vegas, ja. Ich spiele und, wie hast du es gefunden? Ich muss sagen, ich spiele überhaupt nicht. Ich habe da überhaupt gar keinen Draht zu. Aber ich kann mich stundenlang in diesen Casinos rumtreiben und gucken und einfach nur die Atmosphäre aufsaugen. Es ist verrückt, oder? Ja. Also, man genauso wie in den Filmen, die man so kennt, die man in Deutschland sich anschaut, die Omis und Opis, die amerikanischen, ja. in hochgezogenen Socken, genau. sitzen vor den Automaten. Und was ich am komischsten finde, Domian, ne? Da muss man jetzt ein bisschen kritisch sein, man darf hier in Amerika ja nirgendwo rauchen. Das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Also sind ja viel strenger als wir damit. Mhm. Aber da in den Casinos kann man rauchen. So von wegen, bewegt euch gar nicht vom Platz weg. Überlegt nicht, genau. wie viel Geld ihr hier ausgeben könntet. Es geht nur darum, die Leute zu binden. Ne? Und, aber so. Ja, ja. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, das ist der erste Urlaub mit deinem Zwillingsgeschwister. Genau, meine Zwillingsschwester Sarah und ich, wir haben dieses Jahr eben spontan, ich habe einen Flug gefunden, einen guten USA-Flug für 500 Euro nur, nonstop, und habe ich gedacht, okay, komm, meine Schwester muss mit. Und ja, dann haben wir noch ein super schönes Apartment gefunden. Das ist so ein Poolhaus mitten im Eco-Park. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Nee, der sagt so mir ein, nichts. Nee, das ist auch irgendwie so ein richtiges Hipster-Viertel. Und man kennt das ja so ein bisschen aus Köln. Also du mir, das ist so verrückt. Das ist in Köln ist es irgendwie so ein bisschen real. Die Leute leben das. Aber hier ist es diese Statisten, die viel zu extrem rumlaufen und alles ist super überteuert. Du kannst dir wirklich nichts leisten. Wir waren in so einem Öko-Biomarkt, weil es das der einzige war, den es da gab. Wir haben für 3 Artikel $12 bezahlt. Und was wir am Anfang so schön fanden an den Amerikanern, das hatte ich auch schon in Australien, dass die Leute sich ja wirklich jedes Mal fragen, ja, wie geht's dir? Mhm. Und so, jetzt nach 6 Tagen sind wir so, oh, will der das jetzt wirklich wissen? Oder nee, weil das geht mir sehr auf die Nerven mit diesem, wie geht's dir? Weil die wollen, mir geht das auch in Deutschland auf die Nerven, wenn Deutsche mich das einfach so als Floskel fragen, weil dahinter steckt kein wirkliches Interesse. Die wollen einfach fein hören und das ist gut. Wenn du denen, wenn du denen wirklich eine Antwort gibst und sagst, nee, heute nicht so gut, ich bin traurig oder irgend so etwas, da sind die ganz irritiert und wollen es letztendlich gar nicht hören und damit belästigt werden. Genau, es gibt auch gar keine richtige Antwort darauf. Und wenn es eine Antwort gibt, dann wird es nur noch nervig. Dann hast du dich in ein Gespräch verstrickt, mhm. wo irgendwie keiner so richtig Interesse hat, das jetzt weiterzuführen, genau, aber genau. jetzt drinsteckt. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, du bist aber mit deiner Zwillingsschwester aufgewachsen. Genau, ja. Nein, wir haben eigentlich auch eine super gute Bindung. Aber wie kommt es, dass ihr dann noch nie zusammen irgendwo mal weggefahren seid? Es hat sich irgendwie nicht so ergeben, weil ich habe einen Freund seit 8 Jahren und wir reisen viel. Und aber irgendwie hatten wir beide so ein Gefühl, nee, jetzt muss es mal sein. Und alles hat irgendwie gerade gepasst. Und vor allen Dingen L.A. haben wir gesagt, Zwillinge in L.A., das ist ja einfach nur so cool, das müssen wir einfach machen. Absolut, absolut. Seid ihr denn so ein gutes Reiseteam, ihr beiden? Wir sind super dumm, Jan. Wir haben uns das beide, glaube ich, schon gedacht, dass es so super funktioniert. Aber der andere, also meine Zwillingsschwester ist aber auch, was so Organisation und so angeht, überlässt die mir das alles. Die sagt einfach, ach ja, Pia, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich und überlässt mir das alles so sehr. Und wir ticken aber auch gleich. Also ich brauche meine Schwester kaum zu fragen, worauf sie Lust hat, weil ich genau weiß, wenn ich das essen will, dann will sie das garantiert auch oder ist damit einverstanden. Oder sie möchte zum Strand und es gibt keine Diskussion, sondern also wir fühlen das Gleiche. Klassische Zwillinge, also wirklich ganz klassische. Ja. Was steht jetzt noch auf dem Plan, auf dem Reiseplan? Ja, also es ist jetzt unser vorletzter Tag, deswegen ist es so schön, dass wir heute telefonieren. Ach so. Heute Abend gehen wir, genau, also wir waren nicht schon die ganze Zeit hier, wir haben auch viel gesehen. Hollywood fand ich auch super schön, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mhm. Santa Monica und Venice Beach war irgendwie nicht so spektakulär, wie man sich das so gedacht hat, aber trotzdem schön. Ich habe im Surfen angefangen und habe mich gestern wirklich an den Wellen am Wellenbeet versucht und bin kläglich gescheitert. Also mir ist das Brett so oft auf dem Kopf gelandet. Es war schon es war schon peinlich. Also aber ist nur noch quasi nur noch ein Tag morgen. Morgen und am Sonntag fliegen wir. Morgen machen wir uns beide noch ein schönes, typisches LA-Tattoo und gehen ein bisschen, also da bummeln wir einfach nur ein bisschen. Da sind ja so viele Second-Hand-Läden und alles Mögliche. Könntest also du haben dir, jetzt wirklich schon das meiste gesehen. Könntest du dir oder könntet ihr euch vorstellen, in Amerika, in Kalifornien zu leben? Sofort. Wir sind schon am Überlegen, dass wir hier ein kleines Café aufmachen. Also ich finde es so schön hier, ich finde es toll einfach. Die Weiten und die Leute. Ja, ich finde es auch toll, wenn man als Tourist da sich aufhält. Aber ich glaube, man darf sich nichts vormachen, wenn man dort lebt und richtig arbeiten muss und in die sozialen Bedingungen hineinkommt, in denen Amerikaner leben, die nicht so viel Geld haben, ist das eben sehr hart. Ich glaube, da geht es uns viel besser hier in Deutschland. Das glaube ich auch und da gebe ich dir hundertprozentig recht. Man sieht das ja in den ganzen, also das habe ich so auch noch nie irgendwo gesehen. So viele Obdachlose das ist selbstverständlich, dass hier riesige Kartonhütten an den unter Brücken stehen oder auch irgendwo in öffentlichen Plätzen. Also das fand ich schon sehr, das ist sehr extrem, natürlich, klar. Aber ich glaube, als Deutscher, wenn du nach Amerika gehen würdest, könntest du es ja sowieso nachweislich nur machen, wenn du ein bisschen ansatzweise Erfolg nachweisen könntest. Ja, so einfach kriegt man eine Green Card nicht. Ja, genau. Und aber so für ein paar Jährchen könnte ich es mir schon sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich 360 Tage im Jahr, schönes Wetter. Und die tolle Natur und die ganze Lebensatmosphäre ist natürlich super. Pia, ich freue mich sehr, dass ihr euch gemeldet habt. Das finde ich sehr schräg, dass ihr gerade aus dem Death Valley anruft. Das ist völlig irreal. wir sind so Fans von dir, Domian, und wir hören dich die ganze Zeit und haben gedacht, ach komm, jetzt lass uns den auch einfach mal anrufen und die mal ganz liebe Grüße sagen und ja. Wie kommt es, dass ihr so Fans seid? Wir finden einfach gut, du hast so viele interessante Themen und man lernt irgendwie so viel über die menschlichen Abgründe teilweise, aber auch, meine Schwester lacht, aber auch über das Thema, wie gehe ich mit dem Tod um oder wie gehe ich mit Problemen um, wie kritisch bin ich vielleicht auch mit mir selber, wenn es um Depressionen geht und also ich finde das einfach wahnsinnig vielfältig, deine Sendung. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass ihr uns wirklich im Moment über Internet hört im Death Valley? Genau, also wir haben das jetzt über Podcast gehört, aber wir haben auch WLAN und jetzt gerade haben wir natürlich nicht angerufen, weil wir nicht wussten, wann wir drankommen. Ja. Und normalerweise würden wir das jetzt aber auch über Wi-Fi hören können. Das ist schön. Liebe Pia, ich wünsche euch eine tolle Restzeit noch und kommt gut wieder nach Hause, nach Germany, Dankeschön. Nach Old Germany. Und lasst die tolle Zeit und die tollen Eindrücke dann noch lange wirken bei euch. Auf jeden Fall, das war wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Aber meine Schwester wollte dir wenigstens nur einmal ganz liebe Grüße bestellen. Dankeschön. Ich einmal rüberreichen. Ja. Einmal. Hey, danke, dass du mich hier so gut durch die Wüste begleitest. Ich muss nämlich die ganze Zeit fahren. Wie heißt du denn? Sarah. Sarah, ich finde das ganz super, dass ihr angerufen habt. Es ist sehr, sehr schräg und sehr toll irgendwie. Ich habe gerade zu Pia schon gesagt, ich wünsche euch wirklich eine schöne Restzeit jetzt noch in den Staaten und kommt gesund und heil wieder zurück nach Deutschland. Das ist super lieb, ich danke dir. Und du kommst noch gut durch die Nacht, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss, ciao. Im Death Valley und sie hören uns. Das ist ja lustig. So. 1.24 Uhr und hier ist der Felix. Der Felix ist 33. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Domian. Morgen, Felix. Ich wollte noch mal ganz kurz zum Ralf auch was sagen. Mein Vater ist auch vor 12 Jahren gestorben und an Krebs. Er hatte auch später noch Flüssigkeit in den Lungen. Mhm. Und bei ihm war es auch so, dass er mit Morphium quasi betäubt wurde. Mhm. Und wir hatten eher das Gefühl, nicht, dass der Körper runtergefahren wird, sondern dass es wirklich einfach gut für ihn war. Mhm. Am Anfang konnte er noch selber sagen, was für eine Dosis er wollte oder ob er mehr brauchte. Mhm. Und zum Schluss haben wir dann halt einfach, mussten wir dann eben mehr geben, weil er einfach auch diese Erscheinung hatte, dass er nicht mehr lange lebt. Er ist auch nur 59 geworden. Ist er denn nicht Ist er denn auch auf einer Palliativstation gestorben? Nee, wir hatten eine Patientenverfügung und er war bei uns zu Hause und der Hausarzt kam regelmäßig vorbei und hat eben Morphium verschrieben. Verstehe, ja. Das ist aber eigentlich nicht das Thema, weshalb ich anrufe. Mhm. Ich rufe an, weil meine Freundin mich verlassen hat nach 9 Jahren Beziehung. Wann? Also letzten Sonntag wurde das so richtig klar, sozusagen. Mhm. Es ist so, dass sie, also wir haben in München gewohnt und sie ist mit 17 von zu Hause ausgezogen. Mhm. Nach einem Jahr Fernbeziehung ist sie dann zu mir gezogen und ich war 25, als sie zu mir gezogen ist. Ja. Und sie wollte die Schule in München fertig machen. Ich hatte ihr eigentlich gesagt, ja, mach das doch lieber noch zu Hause und komm dann nach München. Aber sie wollte einfach weg, weil sie sich mit ihren Eltern auch nicht so gut verstanden hat und ihre Eltern ihr jetzt auch das Gefühl gegeben haben, dass sie, also ihr Vater war am Arbeiten und sie wurde oft alleine gelassen und sie war Einzelkind, beziehungsweise eigentlich hat sie einen Halbbruder, aber der ist schon ausgezogen, als sie sehr klein war. Gehen wir mal in die Jetztzeit. Weswegen will sie nicht mehr mit dir zusammen sein? Sie ist, also ich muss nochmal ganz kurz die Vergangenheit anreißen. Sie hatte eben sehr schwere Phasen, hat die Schule nicht geschafft und hat einige Jobs auch verloren und hatte da immer sehr viel tief und hatte nicht viele Freunde und wir hatten dann immer nur gemeinsame Freunde. Und jetzt hat sie gerade eine Phase, wo sie eine schulische Ausbildung macht und da ging es ihr jetzt viel besser, weil sie wieder ein regelmäßiges Leben hat und Freunde hatte. Mhm. Jetzt kam gerade der Zeitpunkt, wo sie 3 Monate Praktikum im Zuge dieser Ausbildung macht. Ja. Und da hat sie wird sie das erste Mal bei einer Arbeit richtig geschätzt und ich habe mich sehr für sie gefreut, dass sie auch dann abends mit den Kollegen noch Bier trinken war und das super lief. Und auf einmal war es wohl so, dass der eine Kollege scheinbar was für sie empfindet und sie für ihn. Ein anderer Mann. Mhm. Und sie hat mir zwar gesagt, sie hätte noch nichts mit ihm gehabt, was ich ihr auch glaube, weil sie... Aber sie hat sich in den verliebt. Ja, sie hat sich in ihn verliebt. Und sie hat sich richtig in ihn verliebt. Wenn man eine 9-jährige Beziehung aufgibt, dann muss das schon reingeknallt haben bei ihr. Ja, das Ding ist, sie hat gesagt, unsere Beziehung war ja eh schon länger kaputt. Was meinte sie damit? Damit meinte sie wahrscheinlich einfach das, dass sie sich wahrscheinlich bei mir einfach sicher gefühlt hat, aber vielleicht mich einfach gar nicht verlassen konnte oder wollte, weil ich ihr eben vielleicht dadurch, dass ich eben arbeiten war regelmäßig und sie halt viel zu Hause war, dass ich ihr vielleicht einfach nicht die Zeit geben konnte, die sie gebraucht hätte, weil sie eben auch depressiv war. Und vielleicht aber auch, weil sich die ganze, sag ich mal, das sind 9 Jahre, vielleicht hat sich auch das Ganze ausgelebt. Ja, das kann sehr gut sein. Aber das eine ist ja, also das ist ja das eine, dass sie sich trennt und das andere ist aber, dass sie dann sagt, ich bin jetzt mal erstmal weg und komme dann irgendwann wieder. Wie? Wenn du drüber nachgedacht hast und dich besonnen hast und wenn ich ein bisschen Abstand hatte und ich möchte, wenn es geht, die Wohnung, unsere gemeinsame Wohnung zu einer WG umfunktionieren. Moment, jetzt langsam. Du willst die Wohnung in eine WG umfunktionieren? Nein, sie will. Sie. Und ich habe ihr gesagt, in dieser WG soll wer wohnen? Wir haben 2 Zimmer und das wäre dann, sie wollte, weil das wahrscheinlich ihre Komfortzone ist, mit mir zusammen als bester Freund, wie ach sie so gesagt hat, ach so, dass sie dann weiterhin mit mir zusammenlebt. Und ich habe ihr dann gesagt, das geht nicht, ich brauche eine klare Linie. Und obwohl sie einen anderen Freund dann hat? Ja, sie hat gesagt, sie will sich nicht in die nächste Beziehung stürzen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich jetzt mit ihm zusammenkommen will oder zusammen ist. Ist sie denn jetzt raus aus der Wohnung? Sie ist vorübergehend raus. Sie will jetzt wohl Sonntag wiederkommen. Mhm. Und dann müssen wir sehen, was dann passiert. Also ich habe zu ihr gesagt, ich möchte eine klare Trennung und dann möchte ich bitte auch dass du ausziehst, weil ich das wahrscheinlich nicht aushalten werde, wenn du weiterhin hier wohnst. Und dann sagt sie, ich würde sie erpressen damit und würde sie vor die Tür setzen und im Stich lassen. Du könntest ja auch ausziehen. Ich könnte natürlich auch ausziehen, klar. Aber die meisten Möbel sind halt eben von mir und ja. Naja, an den Möbeln solltest du nicht scheitern. Nee, ich meine nur, das ist... Was ich aber auch ganz eindeutig sehe, Felix, ist, dass das eigentlich nicht zumutbar ist, jetzt in deinem Fall für dich, in einer WG mit deiner Ex zu leben, die dann vielleicht einen anderen Lover hat. Ja, das geht nicht, das würde ich auch nicht aushalten. Das ist vielleicht hat sie Angst, sie will ihr altes Leben irgendwie noch ein bisschen konservieren mit dir und sich dann die neuen Sachen vielleicht holen und die Welt ausprobieren und so weiter, ohne sich klar entschieden zu haben. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Das geht nicht. Das könnte ich auch nicht. Das kann man vielleicht irgendwann, wenn man völlig abgeklärt ist. Mhm. Aber jetzt in dieser Situation, wo du ja gerne mit ihr weiter zusammen sein möchtest, nicht? So habe ich es verstanden. Ja. Ja. Nein, das zerreißt dich. Ich habe mich halt immer auf diesen Moment gefreut, wo sie ihr eigenes Ding hat und endlich Spaß hat. Und ich habe gehofft, dass unsere Beziehung dann wieder viele Höhen hat, weil wir uns wieder viel zu erzählen haben, weil jeder auch seine eigenen Dinge macht und wir dann unsere gemeinsame Zeit einfach noch mehr genießen können, weil man sich dann auch wieder vermisst. Aber vielleicht ist das jetzt für sie auch eine Abnabelung von dir, weil du ja immer letztendlich derjenige warst, der das so alles geleitet hat. Ja, das stimmt. Und vielleicht geht sie jetzt einen ersten Schritt in ihr eigenes Leben und ist dann somit auch selbstbestimmter. Und sie ist noch auf wackeligen Beinen und ein bisschen unsicher und deswegen schlägt sie so seltsame Sachen vor. Genau, und das ist halt das, was ich auch, also ich würde ihr das ja auch nie übel nehmen, aber diese Tatsache, dass sie das dann als unfair bezeichnet, wenn ich sage, dass ich nicht mehr mit ihr zusammenleben möchte und... Weißt du, was sicher ein Vorschlag ist, worüber man reden kann, indem man sagt, wir machen jetzt mal eine Pause. Wir trennen uns jetzt mal auf Zeit. Ja. Aber dann trennen wir uns auch wirklich. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie wir zurechtkommen. Und vielleicht sieht die Welt in einem halben Jahr anders aus und vielleicht kommen wir wieder zueinander oder wir wissen in einem halben Jahr, dass es wirklich definitiv nicht mehr geht. Ja. Das ist ein Deal, finde ich. Das kann man sagen. Aber nicht also so weiter. Ich habe das Gefühl, dass sie schon den Entschluss gefasst hat, dass sie definitiv nicht mehr mit mir zusammen sein will, also nicht mehr zusammen ist natürlich in dem Fall paradox, dass sie nicht mehr mit mir in einer Beziehung sein will. Und hat sie das denn ganz klar auch formuliert so? Ich habe sie mehrmals gefragt und habe gefragt, ist das jetzt eine Trennung in dem Sinne? Machst du Schluss? Und dann hat sie gesagt, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt sich nicht vorstellen kann und sie ist sich auch ziemlich sicher, dass es in der Zukunft nicht so sein wird, dass wir nochmal eine Liebesbeziehung führen. Und sie hat auch gesagt, ich wäre ein sehr guter Freund oder ihr bester Freund und sie würde mich auch lieben, aber auf eine andere Art und Weise. Dann ist die Sache völlig klar. Ja. Dann raus aus der Wohnung, wer auch immer. Ja. Ganz eindeutig. Ja, weil jetzt ist sie eine Woche weg und ich habe viel geredet mit verschiedenen Leuten und es hat mir gut getan und aber wie geht's? Die Tatsache, dass ich ihre Sachen aber überall sehe und wir haben auch noch zwei gemeinsame Katzen, das kommt auch noch dazu. Bist du denn am Boden zerstört oder denkst du, es geht auch irgendwie weiter? Also ich denke, es geht weiter, aber ich weiß nicht wie. Also ich denke, das ist definitiv, ich bin natürlich durch meinen Job gut abgelenkt und das hilft immer, wenn man nicht gerade zu Hause rumsitzen muss. Und das war auch immer der schlimmste Zeitpunkt, wenn ich dann nach der Arbeit nach Hause gekommen bin und es war leer und still. Dann einfach... Wie war denn eigentlich euer Sex zum Schluss, Felix? Der war nicht mehr, also es war nicht mehr wirklich viel von ihrer Seite aus. Ich hab's mir fast gedacht, nicht mehr viel. Felix, du musst dich jetzt damit arrangieren, glaube ich. Und forciere, dass ihr dann räumlich auch zunächst mal getrennt seid. Anders, glaube ich, ist alles andere Murks. Okay. Da wünsche ich dir dass du da gut durch die Zeit kommst und wünsche dir überhaupt alles Gute. Vielen Dank und dir auch alles Gute für die letzte Staffel. Genau, danke Felix, vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, 1.35 Uhr, jetzt unser Hinweis für das Thema nächste Woche. Nächste Woche heißt das Thema, ich verkaufe meinen Körper. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Geld für Sex nehmen, also mit Huren, mit Strichern, mit Escort-Damen und Escort-Herren, mit Chem-Sex-Anbieterinnen oder mit Amateur-Sex-Arbeitern oder Arbeiterinnen. Und auch gerne mit Leuten, die vielleicht ein Organ verkauft haben oder mit Probanden für neue Medikamente. Ich verkaufe meinen Körper, unser Thema nächste Woche. Wie immer könnt ihr euch anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Ich verkaufe meinen Körper, Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche. Heute freie Themennacht am Freitag und hier ist der Marc und Marc ist 53. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Jürgen. Wie du willst. Hallo, Marc. Hallo. Was ist dein Thema, Marc? Mein Thema ist eigentlich, dass ich einen Nachruf halten wollte. Und zwar, viele Leute kennen diesen Mann als sogenannten XXL Ostfriese, auch Knochenbrecher genannt. Ja, ja. Und der heißt Tamme Hanken. Ja. Und er ist, ich habe das erst am Dienstag erfahren, also er ist schon am Montag gestorben, ganz plötzlich. Ich glaube, Montag ging es auch durch die Zeitungen. Ja, das habe ich eben verpasst. Und am Dienstag war ich halt ziemlich geschockt, weil, im weitesten Sinne ist es eigentlich ein Kollege von dir. Weil er hat Tiere eingerenkt und du renkst ja Leute ein, Menschen ein und gibst denen wieder ein gutes, ein besseres Gefühl, wie jetzt in dieser Sendung schon einigen Leuten. Hast du ihn persönlich mal getroffen? Ja, und zwar meine Schwester, also ich muss dazu sagen, dass eben mit Amerika, das hat mich auch ein bisschen dran erinnert, weil mein Hund war ein, er hatte nicht nur Pferde eingerenkt, das wissen viele gar nicht, er hat eigentlich speziell Pferde eingerenkt und meistens ist ja auch dann nach Afrika und verschiedene Länder geflogen. Die Serie wurde immer erfolgreicher. Der fing 2008 an und hat das also bis eben dieses Jahr jetzt gemacht. Und ich habe es auch einige Male gesehen. Ich glaube, im Norddeutschen Rundfunk fing es an und hinterher war er auch für diversen Privatsendern richtig zu sehen. Er hat sich eigentlich so selbst, er hat es von seinem Großvater gelernt. Und ich habe mir immer gedacht, das gibt's doch nicht, ich glaube da nicht dran und so. Bis ich dann irgendwann in der sehr eigenen Lage war, dass mein Weimaraner, das ist eigentlich eine deutsche Rasse, ein Jagdhund, den habe ich aus Amerika mitgebracht. Und ich habe eben in Amerika eben wie die beiden Mädels, die Pia und die Sarah, drüber gesprochen haben. Ich habe eben 15 Jahre da gelebt und habe auch meinen Hund mitgebracht. Und der war also überhaupt nicht wie ein Jagdhund. Das war eigentlich wie ein Bruder, wie ein Sohn für mich. Und ich, die Katzen oder Hundeliebhaber unter den Zuhörern werden das verstehen. Und es ist vielleicht ein banales Thema, aber für mich war es schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich habe diesen Mann, der hat sehr einen großen Eindruck auf mich hinterlassen. Und ich war sehr traurig, als ich gehört habe, dass er so plötzlich am Herzen gestorben ist. Der war ja ein 2,8 Meter Mann, war ein bisschen übergewichtig. Aber also nochmal zu deiner Geschichte, Marc. Das heißt, du bist mit deinem Hund zu ihm gegangen? Ja. Weil also, der Hund was hatte? Zuerst ist meine Schwester hingegangen, da konnte ich nicht. Da war ich nicht hier in Münster. Ich bin aus Münster in Westfalen. Und dann ging es ihm etwas besser. Also er war 13, der Hund, mein Hund war 13 und sollte schon eingeschläfert werden, weil der auch schwierige, sehr Schmerzen hatte an der Hüfte und so, konnte nicht mehr die Treppen hoch. Und dann war meine Schwester bei ihm und dann ging das nach 3 Monaten aber wieder los. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich, habe ich meinen Hund nochmal geschnappt, wir sind nochmal hin, da habe ich auch meine Mutter mitgenommen und es war also wirklich ein tolles Treffen. Das war, wenn man sich das vorstellt, die Behandlung, also es war ein Riesenandrang. Es waren viele Leute mit alten Hunden, jüngeren Hunden, die krank waren und so weiter. Was hat er genau mit deinem Hund gemacht? Mein Hund, der konnte kaum richtig die Treppen gehen, wie gesagt, hochgehen. Und er ging dann auf so ein Podest, hat er den hochgehoben. Und dann hat er seine Hand hinten auf die Hüfte, Rücken, hat das so durchgecheckt, so wie im Fernsehen, das beim Pferden oder bei Hunden macht. Und hat dann hinten am Schwanz gezogen und mein Hund hat richtig gequiekt, also richtig mal geheult, kurz. Und ich habe schon, also ich wollte jetzt schon fast abbrechen, weil ich habe gedacht, das ist so schmerzhaft und so. Aber danach war das wirklich, ich konnte es nicht glauben. Ging's dem Hund besser? Nicht an irgendwie so Humbug und so und ganzen Mist, da wenn viele behaupten, die könnten dies und das. Also ich bin da sehr skeptisch in vielerlei. Ja, er hat sich ja auch nicht selbst dargestellt als irgendwie als Geistheiliger oder Heiler oder sowas. Genau. Sondern das war eine Heilpraktikertätigkeit, kombiniert mit. Richtig. Ja. Der hat es ja selbst auch von seinem Großvater, wie er gesagt hat, gelernt. Also ein Handwerk letztendlich war es, was er da. Bitte? Ein Handwerk. Genau, genau. Aber man muss da auch die Hand für haben. Und er hat ja auch riesen Hände gehabt. Man muss ja auch eben. Man muss die Hand dafür haben und man muss auch ein Körper und aber auch ein Händchen für Tiere haben. Genau, genau. Und das hatte er. Was mich ein bisschen geschockt hat, war die Diät, weil er ist ja eigentlich so ein Pferdeliebhaber, hat selbst Pferde und einen riesen Hof und alles gehabt. Und er hat mir geraten, dass ich meinem Hund Pferdefleisch geben sollte, wo ich dann auch schon einen Abstand von gehalten habe. Also das würde ich nie machen. Aber mein Hund definitiv hatte keine Schmerzen mehr und hat noch 2 Jahre danach gelebt. Perfekt. Also er wurde fast für ein Weimaraner, ist das ein sehr altes Alter. Mhm. Er ist einen Monat vor seinem 15. Geburtstag gestorben. Also ich wusste auch gar nicht, so sehr habe ich mich mit dem Mann nicht beschäftigt. Ich kannte ihn aus dem Fernsehen natürlich. Ja. Ich wusste nicht, dass er krank war, dass er schon eine Herzerkrankung hatte. Das wusste ich auch nicht. Und auch eine OP kurz bevor er gestorben ist, gab es. Einen Herzschrittmacher hat er bekommen. Ja. Und weißt du, das ist wieder sowas, es ist natürlich nicht Prinz, ihr hattet die Sendung nach Prinz, da wollte ich anrufen, oder David Bowie und so. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt nicht so ein wahnsinnsbekannter Mensch gewesen, aber es war ein herzensguter Mensch. Mhm. Er hat vielen, vielen Leuten wirklich Gutes getan, so wie du. Und insofern hab ich sofort gedacht, ich muss Domian anrufen und muss mit dem drüber reden, weil ich wollte mir auch überlegen, ob ich nicht zur Beerdigung fahre. Das sind zwar ein paar Stunden Fahrt. Mhm. Und dann habe ich die Nummer, die ich hatte von Tamahanken, also der hat mir seine Handynummer gegeben, so habe ich ihn erreicht. Mhm. Und dann habe ich jetzt eben nach seinem Tod diese Nummer angerufen und da ging eben nochmal diese Stimme von ihm. Und also es war seltsam. Ich habe dann drauf gesprochen, weil ich eben wissen wollte, ob vielleicht seine Frau oder Familie das abhören, wann die Beerdigung sei. Und ich habe das auch noch nicht rausbekommen. Aber ich wollte halt einfach die Leute, die ihn kennen, die hingefahren sind mit ihren Tieren, ob es jetzt Pferde oder Hunde oder auch andere Tiere waren, die werden einfach mal vielleicht mal einen guten Moment an ihn denken und ihm alles Gute wünschen. Das ist ja nett. Da ich ja glaube, dass er auch ein netter Typ war, ein guter Typ war und auch im Fernsehen immer sehr sympathisch rüberkam. Ja. Das hat viele Leute getroffen. Insofern freue ich mich, dass du angerufen hast und auch das nochmal erwähnt hast hier. Das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank, Marc. Und Domian, ich wollte noch sagen, ich habe viele Sendungen, die und wahrscheinlich auch andere Leute, wo wir wirklich mit den Leuten mitgelitten haben, die eben so scheiße durch die Scheiße gingen. Und es ist schön, wenn man mal hört, Leute, die lachen und so. Aber das Leben ist nochmal, es kann so schnell zu Ende sein. Und deswegen wollte ich auch anrufen. Und ich hoffe, dass du weitermachst, weil die immer Leute sagen, du bist ja noch jung und du kannst noch eine Menge machen. Und ich bin mir sicher, du hast eine neue Sendung irgendwann, eine tolle. Und dass wir uns mal irgendwann treffen. Ja. Und ich wünsche dir alles sehr Gute. Nett, sehr nett, Marc. Und wie gesagt, ja, also halt die Ohren steif. Gut. Und vielen Dank, Marc. Danke für deine netten Worte und vielen Dank für deinen Anruf und das Thema. Alles Gute. Alles Gute. Ja? Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hier ist Sarah. Sarah ist 20. Guten Morgen, Sarah. Hallo Domian, Hallo. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Liebe Sarah, um was geht's denn? Es geht darum, dass ich mich ein bisschen über die Pkw-Fahrer aufregen möchte. Bist du Lkw-Fahrerin? Ja, genau. Ehrlich? Ja. Ach, das ist ja lustig. Ich habe das mal gerade rausgehauen. Aber das ist ja interessant. Du bist 20 Jahre alt, erst alt und schon fest Lkw? Ja, ich habe die Ausbildung gemacht, 3 Jahre lang. Und was fährst du zurzeit? Wie viel Tonner? Ich fahre einen 40-Tonner. Oh, wow. Nicht schlecht. Und bist du zurzeit gerade unterwegs? Ich habe extra Pause gemacht. Ich stehe an der A44. Ah, wohin geht denn die Fahrt heute noch? Jetzt geht's nur noch nach Hause gleich. Wie ist das für ein Gefühl? So ein junges Mädel und so ein Riesengeschoss von Wagen. Wie fühlst du dich als Fahrerin? Ja, es fühlt sich schon cool an, wenn man größer ist als die anderen. Wie groß bist du denn? Ich bin nur 1,60. 1,60 nur? Also eine ganz zierliche junge Frau, das macht das Ganze ja noch netter eigentlich. Ja. Was sagen denn die anderen Jungs, die Lkw-Fahrer, wenn ihr euch so begegnet auf den Raststätten und so weiter? Ja, die sind schon überrascht. Ich glaube, das ist selten, ne? Dass Mädels fahren. Ja, es fahren nicht sehr viele Frauen, aber es wird mehr. Ja, auch von Jüngeren. Hast du den Eindruck, dass die in den Bereich rein wollen? Naja, das ist, glaube ich, familienabhängig, weil ich bin auch schon vorgestraft gewesen. Ach so, das heißt, der Papa fuhr oder fährt auch? Ja, mein Vater fuhr auch Lkw. Und du hast gesagt, das ist eine Ausbildung. Was genau für eine Ausbildung ist das? Das ist die Berufskraftfahrerausbildung. Also, ja, Lkw. Und da geht so auch Bus mit rein. Ah, wie lange macht man die? Ich habe 3 Jahre gemacht. Und dann ist man, wie heißt die Berufsbezeichnung dann genau? Ja, Berufskraftfahrer. Berufskraftfahrer, genau, so wie das, wie die Ausbildung heißt. So, die Berufskraftfahrerin Sarah, 20 Jahre, will über die Pkw-Fahrer schimpfen. Leg los. Genau, ich bin heute aus Erfurt gekommen. Ich war auf der A4 und habe, weil ich einen tollen Volvo habe, bergauf überholt. Und da ist hinter mir ein Bulli gefahren, der hat schon von Weitem Lichthupe gemacht, der hat sich aufgeregt, obwohl ich relativ schnell überholt habe. Und nachdem ich vor dem Lkw wieder eingeschert bin, hat der Pkw mich extrem ausgebremst. Das heißt, ich bin richtig in die Eisen gegangen. Das ist übel. Und das ist sehr, sehr, sehr bescheuert, muss man sagen. Weil man, ja. Weil die Leute riskieren wirklich, dass ein Unfall passiert, nur weil sie gerade irgendwie eine Aggression haben. Das ist sehr assi, sehr asozial, finde ich. So sieht es nämlich aus und ich habe danach auch echt gezittert und das war auch der ausschlaggebende Punkt, was ich heute angerufen habe. Mhm. Kommt denn sowas öfter vor? Ja. Ja. Das ist die ja wirklich. Pkw-Fahrer sind alle sehr, sehr gemein zu uns. Nun werden natürlich die Pkw-Fahrer sagen, uns gehen total die Lkw-Fahrer auf die Nerven. Die blockieren die Überholspur, die fahren zu nah hinten drauf oder die rasen zu sehr. Wer hat jetzt wirklich recht? An beiden ist ja ein bisschen sicher was dran, an beiden Kritiken. Ja klar, an beiden ist was dran. Nur die Pkw-Fahrer sollten auch dran denken, wenn ich fahre zum Beispiel Tore. Wenn ich damit irgendeinen Unfall baue, dann kriegt der Kunde in, keine Ahnung, Frankfurt seine Tore am nächsten Tag nicht, weil die Lieferung nicht ankommt. Was fährst weil ich du? Einen Unfall gebaut habe. Du fährst Tore? Ja, von Hörmann. Was sind Tore? Also so für Höfe Tore oder was? Ja, das sind viele verschiedene Tore. Das sind einmal diese, ich weiß nicht, ob du eine Garage hast, so ein Garagentor. Mhm. Also und richtig. Halt in allen Größen. Richtig schwere Ladung. Ja. Ich habe das ja schon öfters hier erzählt, dass ich oft in Skandinavien unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob du schon in Skandinavien mal Lkw gefahren bist. Nee, ich bin nur innerdeutsch fahren. Okay, so. Das ist für mich so vorbildlich, weil man die Aggressivität dort überhaupt nicht spürt. Es gibt ein ganz hartes Tempolimit für alle, für Pkw und für Lastwagen. Und es gibt keine Aggression, also ganz wenig Aggression auf der Straße. Was wäre denn dein Vorschlag, wie wir das in Deutschland besser regeln könnten? Ja, ich weiß, mit einem ganz harten Tempolimit finde ich nicht cool, weil ich selber mit Pkw rase auch sehr gerne. Mhm. Aber ich weiß nicht, die Pkw sollten einfach mal aufgeschlossener sein und die sollten mal dran denken, wenn wir LKWs nicht mehr fahren würden, dann wären die Straßen frei, klar. Aber dann wird es ab Tag 2 keine Ware mehr in den Läden natürlich, geben. Natürlich, es gibt keine Milch, kein Obst. Kein Benzin mehr. Mhm, genau. Gut, das sind schöne Appelle. Du hast völlig recht, aber es nutzt nichts. Nee. Ne, so sind die Menschen. Die Menschen, denen kannst du ja die vernünftigen Sachen hinlegen und irgendwie in eine emotionalen Situation haben sie es wieder vergessen. Ja, das ist immer so. Ich plädiere ja dafür, obwohl ich auch gerne schnell fahre, plädiere ich für das strikte der Tempolimit auf deutschen Straßen für Pkw und für Lkw, weil es die Situation entspannt und weil es letztendlich Menschenleben rettet. Und dafür muss uns jedes Mittel recht sein. Ja, das ist klar. Es ist auch so, dass wenn ich jetzt, jede Nacht fahre ich meine gleiche Strecke und jede Nacht werde ich von irgendwelchen PKWs auf der Gegenfahrbahn wie eine Irre geblendet, weil die ihr Fernlicht anhaben oder dieses automatische Fernlicht haben. Das kann auch echt gefährlich werden auf Dauer. Das glaube ich allerdings ja. Ach, du fährst immer nachts? Ja. Wobei ich mir schon vorstelle, dass es nachts noch entspannter ist als am Tag. Ja, ich bin die Strecke auch schon mal TAF gefahren, da bin ich noch mehr vom Glauben abgefallen. Mensch, Sarah, wenn dich das jetzt schon so nervt alles, dann sehe ich aber schwarz, wie es dir in 10, 15 Jahren geht. Ja, ich hoffe ja, dass die Pkw-Fahrer mal ein bisschen schlauer werden. Ich meine, ich bin selbst ein bisschen, ich sag mal, ich bin selber ein ganz, ganz verrückter Pkw-Fahrer. Aber wenn ich dann so einen Lkw vor mir habe, der zum Beispiel ausscheren möchte, der schon keine Ahnung wie viele Autos lang blinkt, dann lasse ich den Lkw raus. Und das machen die viele, alle gar nicht eigentlich. Okay, gut. Dann hoffen wir, dass vielleicht doch ein paar Pkw-Fahrer, die jetzt genau zugehört haben und vielleicht ein bisschen doch sich davon abgeschnitten haben, von deinem Appell. Ja, ich hoffe doch, Und Tipp noch von mir, du solltest als Pkw-Fahrerin ein gutes Vorbild sein. Ja, bin ich meistens. Sarah, dann leg wieder los und komm gesund nach Hause und ein schönes Wochenende. Darf ich noch was fragen? Ja. Ich hätte gern 3 Autogrammkarten. Na, das ist doch gar kein Problem. Dafür musst du aber dafür musst du aber nochmal auflegen und wir rufen dich zurück. Ja, okay. Sarah, ciao, tschüss. Ciao. Vom LKW aus dem Death Valley. Hier ist ja was los heute. Hier ist Jan. Jan ist 57. Hallo Jan. Hallo. Hallo Jan. Hallo Jürgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist das, was du vor 2 Tagen da aufgelegt hast, Geschwister. Ja. Und da kann ich auch was zu sagen. Ja, erzähl mal. Und zwar fing das an 1971. Meine Mutter ist gestorben. Ja. Da war ich 11 Jahre alt. Ich wollte sagen, da warst du ja noch ganz jung. Ja, ja, klar. Meine Geschwister ganz klein. Einer 2 Jahre, einer 5 Jahre oder so. Was ist passiert, dass deine Mutter gestorben ist? Mit 43 Jahren Krebs. Mit 43 Jahren Krebs. Und wie viele Geschwister? Hat mein Vater nach 45 Jahren Seefahrt auf allen Weltmeeren zugange gewesen, musste dann die Geschicke von 3 Jungs aufnehmen. Also zu der Zeit war dein Vater schon so lange auf See gewesen? Ja, ja, der war wesentlich älter als meine Mutter. Der muss aber wesentlich älter gewesen sein, ja? Ja, ja, 20 Jahre älter. So, und dann kam der von See zurück und musste dann euch... Und hat uns großgezogen. Jetzt muss ich mal fragen, wie viele Geschwister waren es? 3. 3? 3. 3 Jungs. 3 Jungs. 3 Jungs. Und du warst der Älteste? Ich war der Älteste mit 11. Ja. Na, also immer, also wir witzigerweise September und alle im Oktober. Also mein jüngster Bruder hat am 2.10. Geburtstag, ich am 3.10. Geburtstag und der mittlerste am 5.9. Das heißt, also wir haben immer wahrscheinlich zu Weihnachten seid ihr entstanden? Ja, ja, ja. So. Aber das war dann für euch Kinder und für dich auch sicher ein mega Schock, dass die Mutter gestorben ist. Ja, das war der Hammer. Und der Hammer. Und also bei mir war das so, ich saß in der Klasse, so am Schreibtisch, am Klassentisch, ne? Wie man das so sagt. Und dann kam die Lehrerin rein und sagte, komm mal bitte raus, Jan. Und dann wurde mir erzählt von ihr, deine Mama ist tot. Und dann musste ich wieder rein ins Klassenzimmer. Und du musstest wieder rein? Ja, ja, klar. Logisch, mal einen Ränzel holen. Das hieß so. Früher Ränzel. Ja, ja. Das gab ja keinen Rucksack, wie sie heute alle haben. Und alle haben getuschelt. Bup, bup, bup, bup, bup. Wie sich das so, ja, wie das so ist. Und dann ganz allein nach Hause. Ganz allein. Da saßen meine Geschwister mit 11 auch schon da. Und dann wurde hattest du, ja. Gut, 11 ist noch wirklich sehr jung, aber trotzdem, hattest du in irgendeiner Form damit gerechnet, dass deine Mutter sterben wird, weil sie so krank war? Nee, es hat uns ja keiner erzählt, was Krebs ist. Das hast du gar nicht verstanden. Wusste ja keinen, kein Nein. Jetzt hast du angerufen zum Thema Geschwister. Wie war das Verhältnis? Jetzt geht's ja weiter. Mhm. Jetzt geht's ja weiter. Das Leben ging ja weiter. Mhm. Ja. Man hat seine Schule beendet und. Und dann war ich bei der Bundeswehr. Nee, lass mich nochmal einhaken. Ihr wart ja noch Kinder. Der Papa kam von See. Ja. Der hat das alles gemanagt. Oder musstest alles, du da quasi ja, als ältestes Kind auch schon für deine Geschwister sorgen? Natürlich. Ja. Natürlich. Mhm. Natürlich. Der hat uns auch alles beigebracht, was kochen und. Der Papa? Jeder wurde mit einbezogen. Mhm. Vom Kartoffelschälen bis zum. Also. Der war ja schon an die 70. Mhm. Also hat der Papa sich aber ordentlich um euch gekümmert? Aber richtig. Richtig ordentlich. Mhm. Aber richtig ordentlich. So, jetzt erzähl mal weiter. Er hat alles beigebracht, was man so zum Leben braucht. Mhm. Mhm. Ja, also, wie man kocht, wie man, ja. Egal ob man ein Ei kocht oder wie das funktioniert. Ja. Jetzt erzähl mal, was du mir über die Geschwister erzählen wolltest. Ja, jetzt geht's richtig los. Bin ich bei der Bundeswehr 1979, 80, mhm. Krieg einen Anruf, Vater ist tot. Ach, du lieber Gott. Da waren die anderen beiden wie alt? 13, 15. Ach, du lieber Gott. Was für eine Katastrophe. Tja. Und da? Ja, da muss ich erstmal kämpfen. Erstmal aus der Bundeswehr rauskommen. Mhm. Weil das geht ja nun auch nicht so einfach. Du wolltest aus der Bundeswehr raus, um was? Ich musste ja. Ja, um was zu tun? Mir ja nichts anderes übrig. War aber glücklicherweise in Hamburg stationiert. Ja. Oder nähe Hamburg stationiert. Nähe Hamburg. Einen guten Hauptmann gehabt. Ja, du wolltest musstest aus der Bundeswehr raus, weil? Ja, das weil? Muss ich aber beantragen. Ja, weil, warum? Ja, weil ich die Vormundschaft für meine Jungs haben wollte. Ach so. Sonst wären die ins Heim gekommen. Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Das war ja, der Grund, weil du dich um deine Brüder kümmern wolltest und ja, wolltest. Natürlich. Mhm. Also Antrag war vom Jugendamt ab Heim und ich sag nein. Mhm. So, wir müssen uns mal ein bisschen verkürzen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Scheiße. Das heißt, du bist dann zurückgegangen und hast dich quasi um die Erziehung der Jungs gekümmert. Ja, habe ich gut hingekriegt. Ja. gut hingekriegt. Das ist schön war zu hören. War eine schöne Ausbildung. Und die anderen beiden denken das genauso? Ja. Das ist gut, das ist sehr gut. Wie habt ihr euch denn dann finanziert? Also ich habe gearbeitet. 16 Stunden am Tag am Hafen. Ich bin ja gelernter Eber für Hafenschiffer. Respekt, Jan. 16 Stunden gearbeitet und quasi einen Haushalt geschmissen mit zwei pubertierenden Jungs. Jo. Respekt. Dann habt ihr, aber ich glaube, das hat euch drei aber alles zusammengeschweißt, oder? Ja, wir sind gute Freunde. Bis heute. Wir sind nicht nur Brüder, sondern auch gute Freunde. Ja. Wie lange hast du dann diese Hausmannstätigkeit dann gemacht? Oh, ich hab das Schlimmste war, dass mein kleiner Bruder gemobbt worden ist in der Schule. Mhm. Ah, du kannst ja nicht in Urlaub fahren, dies und jenes und also keine Eltern. Und da habe ich ihn erstmal mit schön nach Gran Canaria genommen. Jan, ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist vorbei, tut mir sehr leid. Du bist ein toller Typ, ich finde die Geschichte ganz großartig. Schön, dass du angerufen hast. In der Technik heute, Tim Dohnke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag.